1. In diesem lie David's bitter ich Gott im Bewahrung, daich bei im Zuflucht such an vollkommen auf seinen Schutz vertraue. 2. Ich erkläre gegenüber dem Herrn, dass mein rechtmäßiger Herrscher ist und das ist für mich kein Gott gibt, das über ihn hinausgeht. 3. Mein Wohlfallen gilt den Geheiligten im Land, daich dies Menschen aufgrund ihrer Truels die wahrhaft herrlichen betrachtet. 4. Die Leid in der, die sich anderen Gotten zuwenden, wer den Zahlreich sein, dich Word mich weder in ihren Blutigen opferichel und beteiligen noch ihr Namen erwarnen. 5. Der Herr ist mein Zugwiesener Anteil und mein Lebensbecher, wobei ihr die Sicherheit meines Lebenswages garantiert. 6. Die Grenzen meines Erbe sind in einer lieblichen gegen Jesogen Worden, weshalb ich mit meinem Anteil überaus zufrieden bin. 7. Ich praise den Herrn, der mir bereiten zur Seat State, warend mich mein Innerste sogar warend der Nachtstunden zur Besinnung mahnt. 8. Ich habe mir die Gegenwart des Herrn beständig vor Augen gestellt, den dem mir zur Rechten beistet, wird ich nicht ins Wanken geraten. 9. Die Schalb empfindet mein Herz groß Freude und mein Seel jubelt, warend mein ganzer Körper in Sicherheit und Ruhe verwelt. 10. Denn du wirst mein Leben nicht der Unterwelt überlassen und nicht zulassen, dass dein treuer Diener die Verweisung im Grab erfahren muss. 11. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen, denn in deiner Gegenwart find ich die Fuld der Freude und Juges Glück in deiner Seat.